Zeit gesagt für wir. Wir leben jetzt, wir bleiben hier, wir bleiben hier, wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Schöne Steppen und einen bunten Fett. Und setzt sie in die Brand, du hast es so ein Weg. Süße Schäfer, das Geschäft für den Konsumenten bringt. Sie stören euer Weltbild, euren Gehirnfink. Politiker, ihr bezahlt die Macht durch Gesetze. Wieder seid ihr Alkohol für öffentliche Plätze. Wir werden nicht reichen lassen und sie nicht vertreiben. Mit Gas in den Palast und schmeißen an die Scheiben.